NDR Info. Das Feature. It was theatrical. It was utopian. It was practical. It was drudgery. It was fantasy. It was great. Es war theatralisch, utopisch, durchaus praktisch. Es war eine Mordschufterei, sehr fantasievoll, einfach großartig. I think it's really hard to appreciate how radical. Wie radikal, wie bizarr, wie unglaublich damals alles war. Really were. Be sure to wear some flowers in your hair. I probably was one of the first people to wear flowers and feathers in my hair and would wear wild clothing. Die Hippies und der Summer of Love 1967. Ein Feature von Udo Zindel. Dieser alte Obus ist eine Zeitmaschine. Sie rüttelt und rumpelt von Downtown San Francisco immer geradeaus nach Westen, ins einstige Herz der Hippie-Bewegung, ins Zentrum der psychedelischen Rebellion. In ein Sodom und Gomorra, hätten viele damals gesagt, in dem Sex, Drogen und Rock'n'Roll regiert. Es war kein Land in offener Revolution. Es war kein Land unter feindlicher Belagerung. Es waren die Vereinigten Staaten von Amerika im kalten Spätfrühling 1967. Ich war zu jung, zu brav, zu weit weg damals, um die kurze Blüte und den jähen Absturz dieser paradiesvogelbunten Jugendrebellion zu begreifen. Jetzt reise ich zurück in diese Zeit, wie in eine späte zweite Jugend, und habe die düsteren Worte der kalifornischen Essayistin Joan Didion im Ohr über ihr Land in jenem Sommer der Liebe. Es war ein Land der Bankrotterklärungen, der alltäglichen Berichte von beiläufigen Morden, verlassenen Häusern und Vandalen, die selbst die Schimpfwörter, die sie hinkrakelten, noch falsch buchstabierten. Jugendliche strichen von einer zerrissenen Stadt zur nächsten, streiften Vergangenheit und Zukunft ab wie eine Schlange ihre Haut. Kinder, denen man die Spiele, die die Gesellschaft zusammenhielten, nie beigebracht hatte und die sie auch nicht mehr lernen würden. In San Francisco trat der gesellschaftliche Blutsturz zutage. In San Francisco sammelten sich die vermissten Kinder und nannten sich Hippies. I'm way a hippie. I'm always a hippie. I'll die a hippie. Bill ist sowas von einem Hippie, sagt er. Er war immer Hippie. Und er wird eines hoffentlich fernen Tages einmal als Hippie sterben. Er steigt mit mir aus dem Bus in der Nähe der legendären Kreuzung von Haight und Ashbury Street. Vollbart, Sandalen, Haare bis unter die Schulterblätter, ein abgeschabter Gitarrenkoffer. Und auf dem Rücken seines verwaschenen T-Shirts leuchtet in roten Lettern American Hippie. Doch mein Zeitzeuge, stellt sich heraus, ist noch jünger als ich. Im Sommer 67 war er 5, na, fast schon 6, rannte hier barfuß herum, staubte Viertel-Dollar-Münzen bei Passanten ab und kaufte sich dafür Love Burgers. So hießen Hamburgers damals, in der goldenen Zeit des Haight-Ashbury. Love Burgers, bis er nicht mehr Papp sagen konnte. Manchmal ging er in seinen Lieblings-Headshop, Underground Comics, kaufen. Er musste sich auf die Zehenspitzen stellen, um die Hefte auf die Ladentheke zu legen. Und der Typ im Laden guckte auf ihn herunter und stöhnte: Oh, Billy, weißt du nicht, dass du die noch nicht haben darfst? Aber er hatte doch schon 40 oder so daheim, Mann. Bill geht im Golden Gate Park Gitarre spielen. Und ich defiliere 2,5 Stunden lang an den Weihestätten des Haight-Ashbury-Viertels vorbei, im Kielwasser der Flower Power Walking Tour und mit wachsender Ungeduld. Alles hier war einmal, aber es ist nicht mehr. Unsere Flower Power-Führerin, damals immerhin schon 14, erzählt von den Anfängen der Szene hier, von San Franciscos liberaler Atmosphäre und seinem milden Klima, von lächerlich billigen Mieten in den verfallenden viktorianischen Häusern um die Haight Street, Und sie erzählt von damals noch kaum bekannten Bands, die hier in Kommunen zusammenlebten. Jefferson Airplane, die Grateful Dead. Und drei Straßen weiter, Country Joe McDonald und seine Geliebte Janis Joplin. Was very quiet, very peaceful, very relaxed initially. 1966, vor dem Summer of Love, war es hier sehr ruhig, friedlich, relaxed, erzählt mir Joe ein paar Tage später. Er ging mit Janis in die gemütlichen Cafés, in die Bars auf ein Bier, in den Golden Gate Park, der noch angenehm leer war. Sie führten Janis Hund George aus, trafen Freunde. Bescheidene Zeiten, keine Spur von Star-Allüren. You're gonna rise up singing. Irgendwann war auch außerhalb des Haight-Ashbury nicht mehr zu übersehen, dass hier eine schrille, vor Fantasie überschäumende Subkultur heranwuchs. Ein harter Kern von vielleicht 1000 jungen, energiegeladenen Leuten, die den Vietnamkrieg ebenso radikal ablehnten wie den Materialismus des American Way of Life. Die Enge von Suburbia, die gestaubsaugten Mittelschichtsbungalows, in denen das Leben wie ein Uhrwerk lief, die vorgefertigten Karrieren und Rentenpläne. Der Spiegel im fernen Deutschland beschrieb die utopischen Selbstversuche im Haight damals noch in warmen Tönen. Ein Feldzug der Gewaltlosigkeit für den Frieden und die Fröhlichkeit, für das Gute und die Liebe. There was so little anger. We are so used to seeing anger in daily life. We're so used to seeing distance in daily life. Lenore Kandel, Dichterin und Hippie-Aktivistin. And people weren't distant. They were warm toward each other. Es gab so wenig Zorn damals. Und im Alltag erleben wir doch so häufig Wut und Zorn und Fremdheitsgefühle. Damals waren sich die Menschen nicht fremd. Sie begegneten einander offenherzig, als hätten sie sich wirklich gern. Wir lebten alle in Harmonie. Wir begriffen, dass sich auch ohne Streit auskommen lässt. Und ich glaube heute noch, dass das geht. For a period of time, especially in the Haight-Ashbury, there was a community understanding. Judy Goldhaft, Tänzerin und Hippie-Aktivistin. Essentially there was an alternative society. There was a lot of sharing. Eine Zeit lang gab es echten Gemeinschaftsgeist im Haight-Ashbury. So etwas wie eine alternative Gesellschaftsform. Wir teilten fast alles. Privateigentum war nicht so wichtig. Jedenfalls nicht für die Gruppe, der ich angehörte. Sie kommen aus guten Familien der Mittelschicht, sind meist weiß, meist zwischen 17 und 25 Jahre alt, obwohl es auch 50-jährige Hippies gibt, und nennen sich selber Liebesgeneration oder Blumenkinder. Der Spiegel, Heft 36, 1967. Junge Frauen und Männer mit langen Haaren, manche gekämmt, manche ungekämmt, manche sauber, manche nicht. Bemalte Gesichter, ineinander fließende Pastelltöne, eine sehr freudige Stimmung. Irma Bolick und ihren Mann Jerry treffe ich in einem Café mit dem hübschen Namen Squat and Gobble. Hinhocken und runterschlingen. Irma wurde im Haight-Ashbury geboren und war später im Summer of Love mit Jerry oft zu Besuch hier. Die beiden wurden nie zu Hippies, aber sie freuten sich an der farbenfrohen, ausgelassenen Szene, erzählen sie, während wir Kaffee, Latte und Cookies runterschlingen. There were bare feet and bare breasts and bare everything. And now we don't think too much about that. Bloße Füße, nackte Brüste, nackte alles Mögliche. Heute scheint das relativ normal, aber damals war das absolut bizarr. Wie aus einer anderen Welt. Und dann die spontanen, kostenlosen Rockkonzerte auf dem Panhandle, nur zwei Blocks von hier. Wundervolle Aromen waberten durch die Lüfte von all dem Marihuana, das da geraucht wurde. Aber es war harmlos. Fast wie eine Party im eigenen Garten. Nur, dass der eigene Garten damals der Golden Gate Park war. Aber just very harmless and like a party almost in your backyard. Except your backyard was Golden Gate Park. Just a few pebbles in the middle of a stream when it's trying to be a flowing mother. Bands played their hearts out. Die Bands spielten aus vollem Herzen. Und ihr Publikum hörte mit dem Herzen. Die legten ihr ganzes Wesen in die Musik und in den Tanz. Nichts wurde zurückgehalten. Keine Zwangsjacken, keine Steifheit. Alles wurde riskiert und ausprobiert. Die Hippies sind Reisende, Entdecker, schrieb der Soziologe Stuart Hall. Sie sind Abenteurer des Unbewussten, der unterirdischen Keller im Menschlichen, der innerpsychischen Realität, des revolutionären Moments. These young people were willing, they were daring enough to raise very searching questions about the society they lived in. Theodore Rozek, Geschichtsprofessor und Autor eines Bestsellers über die Jugendrebellion der 60er Jahre. Diese jungen Leute waren mutig genug, alle möglichen tiefschürfenden Fragen an die Gesellschaft zu stellen, in der sie lebten. Sie trieben es so weit, alles in Frage zu stellen. Erziehung, Familienleben, das Verhältnis der Geschlechter, der Generationen, der verschiedenen Rassen zueinander. Egal wohin man schaute, überall gab es etwas, das verbessert werden konnte, das grundverkehrt oder zutiefst ungerecht war. Ich glaube, keine andere Generation setzte sich je mit so vielem auseinander. Tatsächlich war es fast zu viel, was sie sich vorgenommen hatten. Ein Videoclip von 1967. Ein Mann, Ende 20, lange Haare, Schnurrbart, Wut im Bauch. Civilization is falling apart. Die Zivilisation zerfällt wie eine Kruste, die zerbröckelt, sagt er einem kanadischen Dokumentarfilmer in die Kamera. Auf den Straßen begegnet er Leuten, die wirken, als kämen sie gerade aus einem Erdbeben, mit blankem Entsetzen in den Gesichtern oder unbändiger Freude. Verwegene, gefährliche Zeiten sind das. Zeiten gewalttätiger Umbrüche. Mit Eisenhowers Amerika hat das nichts mehr zu tun. Ich habe das Bild im Kopf, sagt er, dass die Sonne aufgeht und die Stadt niederbrennt. And this is like a time of like violent upheaval. That's what I'm trying to get at, is that the image to me is the sun comes up and the city burns down. 4 Jahrzehnte später sitzen wir im Schatten eines Weinstocks in seinem Garten in San Francisco. Er ist jetzt 69, Brille, weißer Bart, weiße Haare zum Zopf gebunden. Die Wut ist längst verraucht. Peter Burke hat heute die Seelenruhe von einem, der einen Weg durch sein Leben gefunden hat. Und doch ist ihm und allen anderen, denen ich begegne, der Summer of Love präsent, als wäre er gestern gewesen. Ich brauche nur eine Frage zu stellen und schon donnert diese Zeit über uns hinweg wie die pazifische Brandung. Oh, normal people thought we were insane. There was a book here titled We Are the People Your Parents Warned You About. Normale Leute dachten damals, die Hippies wären durchgeknallt, erzählt er. Ein Buch aus dieser Zeit hatte den Titel Wir sind die Leute, vor denen euch eure Eltern immer gewarnt haben. Damals war Peter Burke Anarchist, machte Straßentheater und half die Diggers, einen Trupp von Schauspielern und Hippie-Aktivisten, zu gründen. Sie wollten der Mainstream-Gesellschaft, seelenlos und verknöchert in ihren Augen, einen Spiegel vorhalten. Sie dachten, wir seien lebende Beispiele für ihre schlimmsten Fantasien. Die arbeiten nicht, die ziehen sich ausgeflippt an, lassen ihre Haare wachsen, haben Sex, wo immer es ihnen passt, hören unsägliche Musik. Die machen uns lächerlich. Ja, die normale Gesellschaft gab sich kämpferisch. Die suchten Streit mit den Hippies. Oder sahen sie als eine Art Zoo. Hinter hohen Maschendrahtzäunen, direkt am Golden Gate Park, waren damals die Cops zu Hause, die Bullen. Und sie sind es heute noch. Junge, durchtrainierte, auffallend freundliche Uniformierte. Park Station galt als verschlafener Außenposten, erzählen sie, bis die Hippies in Scharen auftauchten. Dann wurde das Revier zum Brennpunkt und die täglichen Verhaftungen fingen an. Drogendelikte, durchgebrannte Teenager, Leute, die sich nicht ausweisen konnten. Patrolman Art Gerrans war damals ein besonders scharfer Hund in den Augen der Hippies. So scharf, dass sie Buttons drucken ließen mit der Aufschrift »We love you, Officer Gerrans«. Die sanitären Verhältnisse im Viertel waren ziemlich übel. Viele Leute haben nicht gearbeitet. Jemand mietete eine Wohnung und dann zogen 20 oder 30 Leute bei ihm ein. Die Wohnungen waren verkommen. Wenn sie Hunde hatten, lag oft Hundekot auf dem Boden und ihre Kinder krabbelten darin herum. Ganz schön widerlich. Amerika wirkt heute geradezu gespenstisch ruhig. Damals bebte das Land und eines der Epizentren lag genau hier. Immer mehr junge Leute sahen im Haight-Ashbury eine konkrete Utopie, eine Insel im amerikanischen Alltagsmief, ein Land ihrer Träume, in das sie schon damals mit der treuen alten O-Bus-Linie fahren konnten. I mean, there were kids from the suburbs who wanted to have that experience of being in the city and free and away from their parents and going naked. Da gab es Jugendliche, die es aus monotonen Vororten in die Stadt, in die Freiheit zog, weg von den Eltern, die dann splitternackt durchs Haight spazierten, was zu Hause ganz undenkbar war, die aus strengen, engen Familien stammten und sich hier auf das Wunderbarste befreit fühlten. Der Gipfel der Freiheit war Hippie Hill. Im Golden Gate Park. Eine sanft geneigte Wiese, auf der musiziert, gesungen, getrommelt und getanzt wurde, wo Joints die Runde machten. Viele, so geht die Legende, haben sich hier geliebt, im Schutz der Sträucher, unter mächtigen Zypressen. Freie Liebe, freier Sex, dank der kurz zuvor erfundenen Antibabypille. Heute finde ich hier keine Spur mehr von Blumenkindern oder ihren Enkeln. Obdachlose und Junkies stattdessen. Leute, die seit Jahrzehnten am Ende sind. Alkoholiker, die sich ins Delirium saufen. Überall aufgeregtes, aggressives Geschnatter, Beschimpfungen, Drohungen. Rückzug also. Auf eine Wiese in der Nähe. Zwischen Familien, die friedlich beim Picknick sitzen. Am Nachmittag des 14. Januar 1967 kamen auf dem Polo Field im Park an die 30.000 junge und jung gebliebene Rebellen und Zivilisationsmüde zusammen. Von den Beatniks der 50er Jahre über Hippies bis zu maoistischen Studenten. Es war das erste Human Be In, die Stunde Null des Summer of Love. Die besten Rockbands San Francisco spielten umsonst. Und Hell's Angels bewachten die Generatoren für ihre Verstärker. Ein Studentenführer aus Berkeley agitierte gegen den Vietnamkrieg. Und der LSD-Guru Timothy Leary, den ein Bundesrichter zum gefährlichsten Mann der Welt erklärt hatte, deklamierte seinen berühmten Satz: Turn on, tune in, drop out. Turn dich an, stimm dich ein, steig aus. Der Tempel unserer Religion ist der Körper. Wenn sich jeder antörnen würde, wären die Straßen bald mit Gras bewachsen. Und schuhlose, schlipslose Götter würden durch die Städte tanzen. We passed out several thousand hits of LSD to the crowd. Man hatte uns eine Menge LSD geschenkt und wir verteilten es an alle, die wollten. Und die Stimmung in der Menge war so, als seien alle irgendwie on stage. Die Leute hörten denen auf der Bühne kaum zu. Die nutzen das Be-In eher, um einander zu begegnen. Es war ein Treffen all der vielen Bewegungen, die sich damals zur psychedelischen Rebellion zählten. Es war einer dieser erstaunlichen Tage in San Francisco. Klarer Himmel, sonnig und trotzdem angenehm kühl. Und plötzlich schwebte ein Fallschirmspringer auf die Menge nieder, mit einem regenbogenfarbenen Fallschirm. Wenn du auf LSD warst und das gesehen hast, kam es dir vor, als wäre das ganze Universum unserer Sache freundlich gesonnen. Die Dichterin Lenore Kandel feierte damals ihren 35. Geburtstag. Sie saß in einem leuchtend orangefarbenen Kleid auf der Bühne. Eine große, rumänische Ungeheuer-Schönheit, in den Worten Jack Kerouacs. Lenore rezitierte erotische Gedichte aus ihrem Love Book, das wenig später wegen Obszönität verboten wurde. I think it changed a lot of people's lives. They felt that there was more to life than thing. Das Be-In hat viele Menschen verändert. Sie spürten, dass zum Leben mehr gehört als nur das Sichtbare. Es war ein Ausdruck jenseits des Materiellen, ein Ausdruck des tiefen Glücks, das darin liegt, ein Lächeln auf die Gesichter anderer Leute zu zaubern. Hippies Run Wild, titelte der San Francisco Chronicle am nächsten Tag. Die Hippies rasten aus. Und die Nachrichten von der unerklärlichen, unerhörten Zusammenkunft brachten junge Leute von Alaska bis Florida dazu, sich auf den Weg ins Haight-Ashbury zu machen. Mit den Semesterferien im Frühsommer begann die größte Massenwanderung junger Menschen in der Geschichte der USA. Zehntausende strömten nach San Francisco, lasen die verdutzten Leser der Welt im fernen Westdeutschland. Kriegsdienstgegner, Teenager, die von zu Hause weggelaufen waren, Musiker, Sinnsucher, Neugierige und solche, die von den Drogen und dem billigen Leben angezogen wurden. The city of San Francisco has been warned of a hippie invasion come summer in numbers almost. San Francisco wird vor einer Invasion der Blumenkinder gewarnt, die jede Vorstellung sprengt. Polizeichef Cahill versteht da keinen Spaß. Hippies dürfen nicht länger im Golden Gate Park übernachten, weil sie ständig in die Büsche kacken. Chief, drohen Sie damit, die Hippies aus der Stadt zu schmeißen? Das habe ich nie gesagt. Aber ich werde jedwede Polizeiaktion durchsetzen, die mir nötig scheint. Und noch eines. Niemand sollte seine Kinder unbeaufsichtigt nach San Francisco kommen lassen, um sich einer Gruppe wie dieser anzuschließen. City and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it, if not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. Mitte Juni platzte das adrette Kleinstädtchen Monterey, 2 Autostunden südlich von San Francisco, aus allen Nähten. 200.000 junge Leute grooften und trippten 3 Tage lang beim ersten Rockfestival der Welt. Musiker wie Canned Heat, Simon & Garfunkel und Jimi Hendrix spielten zum ersten Mal vor großem Publikum. Die psychedelische Rockszene aus San Francisco wurde mit einem Schlag berühmt. Selbst der Brite Eric Burdon widmete der Hauptstadt der Hippies eine Hymne. Die Musik traf die Herzen der Babyboomer, Amerikas stärkste Generation, die während des Aufschwungs nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde. Fast jeder zweite US-Bürger war damals unter 25. Zumindest die Kinder der weißen Mittelschicht unter ihnen waren in Frieden, Freiheit und unerhörtem Wohlstand aufgewachsen. Und sie hätten, dachten ihre Eltern, allen Grund, dankbar zu sein. San Francisco. The black community had been struggling with injustice ever since the days of slavery. Afroamerikaner hatten sich seit den Tagen der Sklaverei mit Ungerechtigkeit herumgeschlagen. Aber worüber, um Himmels willen, hatten sich denn weiße Mittelschichtkinder zu beklagen? Die waren ja eigentlich die Nutznießer des ganzen Systems. Und wenn man die Menschen nicht damit gewinnen konnte, dass man ihnen Reichtum und Privilegien gewährte, was blieb einem dann noch, um die Gesellschaft unter Kontrolle zurückzuhalten, außer brutaler Gewalt. Und dass der Staat ihre Kinder mit Gewalt zur Raison bringt, kam für die Eltern nicht in Frage. Deshalb war die Rebellion der jungen weißen Mittelschicht ein wesentlich rätselhafterer, widersprüchlicherer und bedrohlicherer Aspekt der Protestbewegung. Im Haight-Ashbury selbst wurde die Lage immer unübersichtlicher. Tausende zu Fuß auf den Straßen, die Bürgersteige verstopft, die Straßen blockiert, überall angetörnte junge Leute, halbnackt oder in wilden Klamotten. Scharen von Polizisten, Zeitungs- und Radioreportern, Fernsehleuten. Vielen Anwohnern wurde das alles zu viel. Im Hochsommer kletterte Scott McKenzies weichgespülter Song an die Spitze der amerikanischen und britischen Charts. Der Mann mit der sanften Stimme wurde zum Rattenfänger, der die Jugend der Welt nach San Francisco lockte, zum Entsetzen vieler Hippies der ersten Stunde. Die Diggers versuchten, den Ansturm für ihre Zwecke zu nutzen. So, from that came the idea of relating to the influx of people into the Haight-Ashbury. Wir kamen auf die Idee, die vielen Menschen, die ins Haight-Ashbury strömten, als Zuschauer einer Art von soziopolitischem Theater zu betrachten, um zu zeigen, wie eine ideale Welt aus unserer Sicht aussehen würde. Wir nannten das Life Acting und es folgte zwei Prinzipien. Alles gibt's umsonst und mach dein eigenes Ding. Alles gibt's umsonst hieß, es war nicht kommerziell. Die Leute sollten sich selbst nicht als Arbeitskräfte oder Lohnsklaven betrachten. Und mach dein eigenes Ding bedeutete, kreativ zu sein, deine schöpferische Identität zu finden, statt deinen Nutzen als Arbeitskraft für die Gesellschaft. Wir wussten, dass die Leute, die hierher kamen, keine Arbeit haben würden. There's a whole generation with a new explanation. Somebody called himself a free banker, and we used to give. Einer nannte sich Gratisbanker und wir gaben ihm Dollarscheine, die er sich unter sein Hutband steckte. Dann spazierte er die Straße entlang, hörte sich die Geschichten der Leute an und verschenkte Geld. Wenn man sogar einen Gratisbanker haben kann, dann kann man alles umsonst haben, stimmt's? Doch das Haight-Ashbury verkam immer mehr zu einem Zirkus, zu einer Karikatur seiner selbst. Etwa 100.000 Hippies und Wannabe-Hippies drängten sich in den paar Straßenzügen, Schaulustige und Gaffer überall, in den Läden wohlfeile Langhaarperücken für Feierabendaussteiger. Stündlich karten Busse staunende Touristen durch das Viertel. Die Sightseeing-Fahrt wurde angepriesen als die einzige fremdländische Tour innerhalb der USA. Millen Melvin, einer der Liebhaber Janis Joplins, kommentierte bitter: Die Spießer waren auf dem Marsch und traten die Gartenzäune von kleinen alten Damen nieder, um sich Blumen ins Haar zu stecken, damit sie auch nur ja in der beschriebenen Aufmachung ankommen konnten. Das war nicht die Welt des neu gewählten Gouverneurs von Kalifornien, Ronald Reagan. Ein Hippie, sagte er zu Beginn seiner Amtszeit, sei einer, der sich wie Tarzan anzieht, der die Haare wie seine Dschungelfrau Jane trägt und der riecht wie ihr Schimpanse Cheetah. Well, I'm terribly frightened by the problem of LSD. Das LSD-Problem macht mir furchtbare Angst. Ich denke, unsere einzige Hoffnung liegt in einer gemeinsamen Erziehungsoffensive, damit den jungen Leuten klar wird, dass ein LSD-Trip überhaupt nichts Intelligentes hat, nichts Erwachsenes oder Aufgeklärtes. Sie machen sich damit nur zu Vollidioten. Well, LSD LSD hatte einen gewaltigen Einfluss darauf, was ab 1965 geschah. Und die Rolle von LSD und zu einem kleineren Teil von Marihuana war, unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit zu verändern und die Frage aufzuwerfen, was die wesentlichen Pfeiler der Wahrnehmung sind. Arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, um materielle Güter anzuhäufen, das kam nicht als tiefe Einsicht durch LSD. Was kam, war schöpferisch zu sein. Nicht nur anders zu hören, zu sehen, zu denken, sondern in einer ungeheuer ausgedehnten Weise. Klänge zu hören, die du noch nie zuvor gehört hattest. Nie gesehene Farben zu sehen oder Gedanken mit ungeheurem Tiefgang zu denken. To where you were listening to sounds that you never heard before or to see colors you never saw before. And to have thoughts with an extreme level of profundity. It had to do with the idea that there is something much more radically wrong than just a political injustice. Es hatte mit der Idee zu tun, dass es um einen viel radikaleren Missstand ging, als nur um politische Ungerechtigkeit. In den 60er Jahren gab es viele sehr junge Leute, die der Ansicht waren, dass die Welt, in der sie lebten, verrückt ist. Dass die Leute, die die Welt regieren, verrückt sind, dass sie den Kontakt zur Wirklichkeit verloren haben. Und so kam es zu diesem wild wuchernden, verwirrenden Thema des Bewusstseins. Die Pforten der Wahrnehmung zu säubern, das war ein Motiv, das sich durch die Musik dieser Zeit zog, durch die Literatur. Und dass der Protestbewegung größeren Tiefgang gab. Denn es war mehr als eine politische Bewegung. Es war mehr als eine Bewegung für gesellschaftlichen Wandel. Es war eine Bewegung, die die Fundamente der Wahrnehmung verändern wollte. In a sense, we had the Holy Grail. Seymour Carter, Bohemian der späten Beat- und frühen Acid-Ära. Or we believe that the experience of LSD or the mind-altering. In gewisser Weise besaßen wir den Heiligen Gral. Oder wir glaubten jedenfalls, dass uns LSD und andere Halluzinogene erlaubten, in mystische Bewusstseinszustände einzutreten. Im Sinne einer großen Leere, ungeheuer weiter innerer Räume, eines Wirbelns durch sich ständig in Sekundenbruchteilen verändernde Dimensionen, sodass das Festhalten an einem alltäglichen Bewusstsein oder an den Mustern der eigenen Persönlichkeit vollständig unmöglich war. Ich hocke fröstelnd auf einer Bank im Panhandle, einem mit Redwoods bestandenen Grünstreifen östlich des Golden Gate Parks. Es ist neblig und klamm, wie im Sommer 1967. Ein paar gute LSD-Trips, hieß es damals, wiegten 3 Jahre Psychoanalyse auf. Und schon zu Beginn des Summer of Love sollen hier jede Woche 100.000 Dosen LSD verkauft worden sein, zu Preisen von $1 oder $2 pro Trip. Ich wollte selber auf die Reise gehen, mich mit Haut und Haaren in diese Zeit stürzen, am eigenen Leib erfahren, wovon die psychedelischen Revolutionäre redeten. Ich, der ich nur einmal halbherzig an einem Joint gezogen hatte, ohne jeden Effekt. Ich lasse schließlich bleiben. Zu viel zu tun, zu wenig Ruhe und Angst, die Kontrolle zu verlieren. Du musst dem Strom in dir bis zur Quelle folgen, hatte ein Abenteurer der Acid-Szene damals geraten, und dann aus dir verschwinden. Das bekommt nicht jedem. Wir wurden einmal gerufen, weil ein Mann im Drogenrausch nackt durch die Gegend rannte, durch ein Schaufenster sprang und dann blutend und sich selbst befriedigend mitten im Laden hockte. Jeden Nachmittag um 4 parkte hier am Panhandle der alte Dodge-Truck der Diggers, beladen mit Aluminiumkübeln voll dampfender Suppen oder Eintöpfe. Kostenloses Essen für mittellose Blumenkinder Aus Abfalltonnen gefischte Wohlstandsreste, abgelaufene, von Supermärkten gespendete Lebensmittel. Einkäufe finanziert mit Geld, das die Diggers Marihuana-Dealern abgeknöpft hatten. Peter Burke war für den Free Store zuständig, in dem man sich umsonst mit Kleidung, Schuhen und allem möglichen anderem eindecken konnte. Wir boten keinen unserer kostenlosen Dienste aus reinem Gutmenschentum an. Für uns waren das auch immer Bühnenereignisse. In den Free Store kamen zum Beispiel Soldaten, legten ihre Uniformen ab, hängten sie an die Kleiderständer, zogen sich Zivilklamotten an und desertierten, mitten im Laden. Die Leute schauten zu dabei. Das spielte sich alles ganz offen ab. Das FBI verhörte mich später dazu. Ich sagte, mir sei keiner der Gesuchten auf den Fahndungsfotos bekannt, und das war's dann. And I told them I didn't know any of the people in the photographs they were showing me, and that was that. People of my age grew up understanding that, you know, authority was authority and you obeyed. Jerry Bolick aus San Francisco. And this whole notion that in fact you didn't have to. Leute meines Alters wuchsen auf in dem Bewusstsein, dass man sich Autoritäten zu fügen hatte. Und diese ganze Idee, dass man dazu tatsächlich gar nicht gezwungen war, war eine zutiefst erschütternde Einsicht für uns. Es war eine Zeit großen Schmerzes und eine Zeit großer Befreiung. Das Leben änderte sich radikal, egal ob man ein Haschraucher am Rande der Gesellschaft war oder ein Durchschnittsbürger, weil die Welt nicht mehr dieselbe war. Und wir alle mussten unseren eigenen Weg durch diese sich rasant und radikal verändernde Welt finden. What's there to live for? Needs the Peace Corps. Think I'll just drop out. I'll go to Frisco, buy a wig and sleep on Owsley's floor. Doch je mehr die Utopie entgleiste, je kommerzieller und kaputter das Haight Ashbury wurde, desto mehr wurden die Hippies zu Lachnummern, zu Zielscheiben des Spotts, auch innerhalb der Jugendszene. Frank Zappa und seine Mothers of Invention veräppelten sie später in ihrem schrillen Flower-Punk. Der Spiegel mokierte sich über die Gymnastenmentalität der Blumenkinder. Am 8. August 1967 schaute George Harrison von den Beatles kurz im Haight Ashbury vorbei. Er soll am Hippie Hill ein paar Songs auf einer geborgten Gitarre gespielt haben. Und was er in den Straßen an Elend sah, war genug, um ihn für den Rest seines Lebens von Drogen abzubringen. Ich dachte, die wären alle freundlich, sauber und glücklich hier, sagte er. Und was er stattdessen fand, waren abstoßende, picklige Teenager. Wir sahen da etwas Bedeutendes. Joan Didion in ihrem Essay über den Summer of Love. Wir sahen den verzweifelten Versuch einer Handvoll lächerlich schlecht ausgerüsteter Kinder, innerhalb eines gesellschaftlichen Vakuums eine Gemeinschaft zu schaffen. Irgendwann zwischen 1945 und 1967 hatten wir es irgendwie versäumt, diesen Kindern die Regeln des Spiels zu erklären, das wir da spielten. Vielleicht hatten wir selbst gar nicht mehr an die Regeln geglaubt. Vielleicht waren uns selbst beim Spielen die Nerven durchgegangen. Vielleicht gab es auch nur zu wenige, die sie ihnen hätten erklären können. Sandra, your father says you've run away from home 3 times and you've been gone now for some time. Yes. But you said you're not a runaway. No, I'm not. I don't consider myself a runaway at all. Where did you spend last night? That's none of anybody's business, and I won't tell. I won't tell where I've been for the past 2 weeks. Ever. How old are you, Sandra? 14. Hübsches, kleines, 16-jähriges Bürgermädel kommt in die Haight, um zu sehen, was da so läuft. Und lässt sich von einem 17-jährigen Straßendealer abschleppen, der sie den ganzen Tag unablässig mit Speed volldrückt, sie dann mit 3000 Mikrogramm füttert und ihren vorübergehend ruhig gestellten Körper in der größten Hate Street Massenvergewaltigung seit der vorletzten Nacht verlost. Aus seiner Straßenzeitung der Diggers 1967. The original hippies or beatniks that came out here for poetry and the artist, they saw things changing. Patrolman Art Garens, San Francisco Police. You not only got people from all over the country here. Die echten Hippies und Beatniks, die ursprünglich wegen der Poesie, den Künsten und der Liebe hierher gekommen waren, erlebten eine Menge Veränderung. Die Szene zog nicht nur Leute aus aller Welt an. Bald kamen auch Motorradgangs und Haftentlassene. Der spätere Serienmörder Charles Manson war hier mit seiner Familie. Ein paar von ihnen wurden sogar verhaftet. Es wurde so übel, dass die Leute der ersten Stunde wegzogen. Harte, rasch süchtig machende Drogen wurden jetzt gedealt. Speed, Kokain, Heroin und Pervitin, der gefährlichste Stoff der Hippie-Zeit. Zwei Dutzend Undercover-Agenten der Drogenfahndung operierten im Haight. Und statt im LSD-Rausch mystische Erfahrungen zu suchen, schrieb ein Soziologe, benutzten viele die Droge als chemischen Vorschlaghammer, um aus ihren Panzern auszubrechen. Leute, die sich nie ihrem eigenen Leben gestellt hatten, die mit aller Kraft vor sich davongerannt waren, ohne sich je entkommen zu können. Viele waren in schrecklicher Verfassung, verdreckt, verkommen, krank, schlimm anzusehen, bedürftig, hungrig. Hundreds of innocent people, innocent of philosophy or innocent of any real ethical quest. We're exploring the drug too. Seymour Carter, Bohemian der Beat- und Hippie-Zeit. And it would melt boundaries and auch hunderte unbedarfter, naiver Leute probierten Drogen. Und das ließ ihre Grenzen verschwimmen und viele verloren sich im Rausch. Manche begegneten unvorbereitet ihrem Schatten, nahmen an, sie seien von Grund auf böse oder voller mörderischer Aggressionen und lebten sie aus. Andere waren zu jung, zu unerfahren, um extreme Bewusstseinszustände aushalten zu können. Und sie hatten niemanden, der ihnen beistand. Viele starben, da bin ich sicher, an Auszehrung oder Vernachlässigung. Auch Feindseligkeit unter den Hippies selbst ist nicht mehr ungewöhnlich. Gezückte Messer tauchen auf. Die Kinder auf den Straßen betteln nicht mehr, sie fordern. Der Spiegel, Heft 50, 1967. Wir hatten einen Pfad zeigen wollen, als lebende Wegweiser der Botschaft, schau mal, du kannst das. Und ich war sehr enttäuscht von der großen Zahl von Leuten, die nur da saßen, die Hände aufhielten und darauf warteten, dass jemand sie füllte. Und die nie die Lektion lernten, dass sie die Dinge selbst in die Hand nehmen können. The hippies strike back. They hold a mock funeral to symbolize the death of the term hippie. Die Hippies schlagen zurück, frohlockte der Fernsehreporter in routiniertem Überschwang am 6. Oktober 1967. Im Morgengrauen trugen die Diggers in theatralisch überhöhter Trauer eine lebensgroße Puppe im offenen Sarg die Hate Street entlang. Auf einer Wiese im Buena Vista Park verbrannten sie sie, samt allerlei Hippie-Ketten und Kleidern, Blumen und Marihuana-Briefchen. Das war das symbolische Ende des kurzen Lebens von Hippie, dem Sohn der Medien. Er wurde zum Opfer seiner eigenen Popularität. Das war kein Sommer der Liebe, soll einer, der sich Teddy Bear nannte, einem Reporter damals erzählt haben. Das war ein Sommer der falschen Versprechungen und ihr, die Presse, habt das angerichtet. Die sogenannten Blumenkinder kamen hierher, um etwas zu suchen, weil ihr sie dazu aufgefordert hattet. Und es gab nichts zu finden. Am Ende dieses Sommers sah es im Haight Ashbury aus wie nach einer Riesenrandale. Viele Leute mit benommenem, verwirrten Blick auf den Straßen. Überall Dreck. Die Frivolität und die Karnevalstimmung verschwunden. Probably in 1969, 70 wurde Haight Ashbury zu einem Ort der Angst. Nachts konnte man hier nicht mehr unterwegs sein. Harte Drogen, Gangstertypen, Schläger, Morde. Das Viertel stürzte ab. Und das blieb eine ganze Zeit so, bis es schließlich das wurde, was es heute noch ist. Ein herausgeputztes Fleckchen, in das Touristen kommen, um die Hate Street rauf und runter zu laufen. Ich blinzle in die gleißende Brandung an einem Sandstrand von Big Sur, 3 Autostunden südlich von San Francisco. Im Herbst 1967 büffelten die meisten der jüngeren Blumenkinder wieder in Highschools und Universitäten. Viele der Hippies der ersten Stunde waren aus San Francisco geflohen. Sie zogen ins ländliche Marin County, nördlich des Golden Gate. Sie gründeten Landkommunen in den leeren Waldgebirgen Nordkaliforniens oder fanden unter den Aussteigern von Big Sur eine neue Heimat. Zur Utopie hatte die Szene im Haight-Ashbury nie getaugt. Sie war zu spontan geboren, ein Flickenteppich verschiedenster Gruppen und Grüppchen. Führerlos, fantasievoll, chaotisch. Eine Blüte, die sich ebenso rasch auftat, wie sie verwelkte. Doch die Gesellschaftskritik der Hippies war alles andere als tot. 2 Jahre später kamen in Woodstock 500.000 junger Menschen zum größten Open-Air-Rock-Festival der Geschichte zusammen. Und von dort aus verbreiteten sich der Protest gegen den Vietnamkrieg und die Seelenlosigkeit des Materialismus um die ganze Welt. Sogar jenseits des Eisernen Vorhangs hungerten junge Leute nach Sex, Drugs and Rock'n'Roll. In the attics of my life, full of cloudy dreams unreal. A lot of young people bailed out, left, abandoned the mainstream culture. Viele seilten sich ab aus der Kultur des Mainstream. Sie experimentierten mit Kollektiven, mit Kommunen, mit kleinen utopischen Modellen des Zusammenlebens. Sie wollten eine Gesellschaftsform, die nicht unübersichtlich groß, autoritär, technokratisch, ja nicht einmal industriell war. Sie versuchten die Rückkehr aufs Land, strebten nach dem Einfachen, freiwilliger Primitivismus, wie das manchmal genannt wurde. Einer der tiefgreifendsten Kritikpunkte dieser Zeit des Protests war der Wille junger Amerikaner, die Gerechtigkeit und Rationalität der Industriegesellschaft zu hinterfragen. Das Haight-Ashbury ist heute einer der Touristenmagnete San Franciscos. Quirlig, seicht und auf den schnellen Dollar bedacht wie Fisherman's Wharf. Bei jedem Besuch hier werde ich lustloser und ratloser. Summer of Love ist mittlerweile ein eingetragenes Markenzeichen des Konzertveranstalters Bill Graham Enterprises. Der Begriff darf nur mit Genehmigung des Unternehmens verwendet werden. Scheiß drauf. Oh, I'm way a hippie. I'm always a hippie. I'll die a hippie. Bill ist den alten Zeiten treu geblieben. Er hält die Fahne hoch. Übrigens, erzählt er dem Reporter Dude aus Germany, ist er einer der 10 hochrangigsten Köpfe. Vor kurzem verloren sie den Bürgermeister der Haight Street. Natürliche Todesursache, keine Drogen im Spiel. Und jetzt wollen sie ihn, Billy, in das Ehrenamt heben. Ist ja eine Menge Verantwortung für einen Hippie, sagt er, für einen Sandalenträger wie mich. Verstehst du, ich rede von Verantwortung, wo es gar keine geben sollte. Scott McKenzie, der einst die Jugend der Welt herbeisang, lebt heute schwer depressiv in Los Angeles. Timothy Leary und andere dubiose Visionäre der psychedelischen Rebellion sind gestorben. Janis Joplin und Dutzende anderer Rockstars sind längst tot. Und die noch lebenden Veteranen des Summer of Love, die Jugendrebellen von einst, sind heute alte Menschen. In den Begegnungen mit ihnen, in ihren Stimmen, ihren Gesten, ihren Augen, finde ich das, wonach ich gesucht habe. Lebendigkeit und innere Freiheit, die mit den Jahren nicht erlischt. Peter Berg und seine Frau Judy Goldhaft betreiben heute eine gemeinnützige Naturschutzstiftung. It's very interesting that at the time the cartoon of a hippie. Die übliche Karikatur eines Hippies damals zeigte einen Menschen mit Blumen in seinem Haar, der barfuß läuft, naturbelassene Lebensmittel isst, der seine Kinder per Hausgeburt zur Welt bringt, der sich Gedanken macht über den Planeten Erde und darüber, was er mit Pflanzen und Tieren gemeinsam hat. Wenn man darüber nachdenkt, ist das keine Karikatur eines versponnenen Eigenbrötlers. Es ist ein viel natürlicherer Mensch. Und so ist vieles von dem Bewusstsein, das die Hippies einst hatten, heute zum ökologischen Bewusstsein geworden. Diese Zeit hat enorm wichtige Umbrüche in der amerikanischen Kultur bewirkt. Die Stellung der Frau hat sich in den 60er und 70er Jahren radikal verbessert. Die Umweltbewegung gab es kaum vor den Jugendprotesten. Die Anerkennung Homosexueller wurde zu einem wichtigen Thema in der amerikanischen Gesellschaft. Echte Verbesserungen auch, was die Gleichstellung der Rassen angeht. Obwohl Rassismus immer noch ein ernstes Problem ist, hat sich da Entscheidendes getan. Die US-Gesellschaft ist heute viel offener, toleranter, experimentierfreudiger, als sie es je war, vor den 60ern. You can find hippies anywhere in the world today. Hippies findest du überall auf der Welt, egal wo du hingehst, sagt Country Joe MacDonald, der mit 65 noch mit derselben Werf gegen das Fiasko im Irak ansingt, wie in Woodstock gegen den Vietnamkrieg. Deutschland sei voller Hippies, meint er. Skandinavien, Großbritannien, Australien, voller Hippies. Obwohl die Medien und manche Schriftsteller die Bewegung totgeschrieben hätten, sei sie, ganz klar, nie wirklich gestorben. Summer! Aus meiner Sicht war die Botschaft von Liebe, Toleranz und gegenseitigem Verstehen damals sehr nötig. Und sie ist heute genauso nötig. Und Menschen, die sich dieser Botschaft verschrieben hatten, leben sie weiter. Und drücken sie jeder auf seine Weise weiter aus. Lenore Kandel dichtet unverdrossen weiter mit ihren 75 Jahren, meist auf Schmierzetteln und gebrauchten Briefumschlägen. Seit einem schweren Motorradunfall wenige Jahre nach dem Summer of Love lebt sie zurückgezogen, kann ihre Wohnung kaum noch verlassen. Ich will ihr nicht nur die Hand geben zum Abschied dieser großen rumänischen Ungeheuerschönheit, die heute eine alte, steife, von Schmerzen geplagte Frau ist. Ich umarme sie stürmisch und mit ihr diese ganze unangepasste, widerborstige, wundervoll unvernünftige Zeit. Du bist schön, Lenore. Du bist schön. Du bist 100-mal schön. Wir wollten nur die Welt verändern. Und wollen es immer noch. Sie hat es nötiger denn je. Ich wollte, ich hätte noch die Kraft, die ich damals hatte. Aber the need is even greater. Be sure to wear some flowers in your hair. Die Hippies und der Summer of Love 1967. Ein Feature von Udo Zindel. Es sprachen Gerd Andresen, Nicole Bogut, Hubertus Gerzen, Andrea Hörnke-Tries, Nadine Kettler, Karl Rudolf Menke, Frank Stöckle und Andreas Serda. Mit Musik von Big Brother and the Holding Company mit Janis Joplin, Jefferson Airplane, Country Joe and the Fish, Eric Burden and the Animals, Frank Zappa, Pink Floyd, Grateful Dead und anderen. Ton und Technik Andrea Mamitsch und Judith Rübenach. Regie Alexander Schumacher. Eine Produktion des SWR 2007.